Beavis Juice, Beavis Juice. Männer kriegen keine Kinder, Männer kriegen dünnes Haar. Und ich renn von Party zu Event, Hauptsache, da bin ich da. Scheiß auf Grönemeyer, ey. Dunstfleisch, dein Eisbein, Druiden schmieden, ja, ich steh auf MW3, als hätte ich die CDs ans Sohlenbein, anstatt der totalen kaputten Sebakotretos. Schnall mir Martens ans Bein, pack die Sparkasse ein, vorbei an Satans Tragen der Viper und Tarnfarben begleitete Sparkeln. Und die schreiben mir 1, 2. Und sie schreibt mir auf dem Gehweg des Writens nach ewigen Zeiten, sie Sophie aus Cargo 1 nach der dunklen Triade, warum man nicht mit der Ex befreundet bleibt. Ich vertreib mir meine Zeit mit Streunerei, Grill am Feuerfleisch von Bräunsdorfer Fleischer, kümmer mich um ne geklaute Räuberleiter, bereise Leipzig und Streuner weiter Richtung Säuferei, Keuteich, einen Joint allein und betäubt sein. Es läuft nicht schlecht, ich hab nen Freundeskreis und einen Dunstkreis, der die Kunst durch Pfeife raucht und auf dem Punkt bleibt. Geburtstag ist wie Niesen, man wünscht sich Gesundheit. Danke an alle, ihr habt nen Wunsch frei. Mir schreibt Sophie auf dem Gehweg des Right. Heute Blätterteig, unendlich später durch die Playlist des Ebenendes. Zeitzeuge eben bis in meinen Decken, mundlich dann die weiten Bäume. Diese Stille, die dunkle Triade. Es ist mitten im Mai, inzwischen weiß ich es, so leicht findet man gewissen Scheiß. Nicht Hintergitter-Style, nicht Kifferei. Ich bin zu lang an einem Ort, es wird Schisserei. Diese Fickte besitzen, nur die weiß. Klingt sich Schein, macht aus It's My Life ein Picknick am Teich. Macht aus It's My Life ein Picknick am Teich. Wenn du was willst, gib dich ein, ist was? Fragezeichen, It's Midlife. Das Midlife, wo man gesittet bleibt, nur noch für Kids gewisse Musik schreibt. Das ist der Zahn der Zeit, das ist der Zahn der Zeit. Und ich will ein Haifisch sein, der auf Zähne scheißt. Und die Blätter rascheln leise am Gehweg des Rides, am Regehege. Nehmen Sie sich Zeit, Kaliskaya, dem Endboss Naya. Bis der Endboss erscheint nach Metro, Doom und MW3. Wenn die Sophie schreibt, ist das ein Zeichen für erhöhte Aufmerksamkeit. Also passt auf, Jungs. Wenn der Spiel Ex schreibt, ist das immer ein Zeichen, ihr müsst aufpassen. Ja. Aufmerksamkeit, ich spiegel mich im Lagebericht. Ich spiele mit Lagebericht. Die Geschichte parabelte sich in roten Faden durch die Wand geblickt. Warum ahnte es ich? Ich spiel mit Lagebericht und habe Leute fast ins Fadenkreuz geschickt. Fadenkreuz geschickt, waghalsig. Hab die Verwirrung gestiftet im Dunstkreis unter Bitches. Und sie wunderten sich und es wunderte mich nicht. Ein Fick an die untere Schicht. Zum Glück ist es sehr klein und schleimig wie ein Mundabstrich. So klein und weich wie ein Q-Tip. Doch der Boost ruft Bitch, wenn die Busi schreibt. Und ist keine Zeit Mogen, mach ich mir lieber einen Coffee. Und es bleibt dabei, wird die Barre schreit im Mondschein. Ich muss wachsam sein. Ich muss wachsam bleiben. In meinem Beak gesteckt, ein Messer aus feinstem französischem Eisen. Wenn es sein muss, kann es tödlich sein. Trag mein iPhone wie eine Bibel, wie eine Panzerplatte. Doch der schwarze Wald legt sich wieder in Schweigen, wie wer's zum Anfang hatte. Leg mein Sein in die Kiemen von Beavis, mache auf Endteil des Right. Dort, wo Sophie drauf schreibt, in die dunkle Triade ins Hirn. In the prison of ashes. Damages.